Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Gott segne dieses Wort, dem Ziel folgen. In diesem Bibelvers hier aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, begleiten wir Paulus und Barnabas auf der ihrer ersten Missionsreise. Und geht mal rein, startet mal durch im Kapitel 13, ja, Paulus und Barnabas zusammen sind auf ihrer Missionsreise. Und es geht dir zu verstehen, dass es wichtig ist, dass wir dem Ziel folgen, wie auch Paulus und Barnabas. Es passiert hier so viel. Was passiert ist, dass die beiden sind also unterwegs und teilen anderen Menschen die gute Nachricht, ja, also von Jesus Christus mit. Und was da so passiert, das müsst ihr selber mal durchlesen, das kann man alles so nicht einfach hinnehmen und Worte fassen. Lest mal selber durch, Apostelgeschichte, Kapitel 13 bis 14, welche Hürden und was Paulus und Barnabas durchmachen, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und vor allem eben aber auch, wie Gott ihnen hilft, dem Ziel zu folgen, ja. Und wir auch, wir verstehen das, wir, die wir Jesus Christus folgen, haben vielleicht nicht dieselben Hürden zu überwinden, wie jetzt nun Paulus und Barnabas tun, aber es könnte auch so sein oder so ähnlich sein, aber wir wissen müssen verstehen, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, auch nicht nur auf Widerstand treffen, sondern also auch das Böse versucht, und der Satan, der Teufel, versucht, uns vom Weg abzubringen. Ja, auch wir, die wir Jesus Christus folgen. Also nehmt euch das zu Herzen, der Satan, der Teufel und das Böse werden immer versuchen, unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus versuchen zu beeinflussen. Ja, sie können diese Beziehung nicht brechen, aber uns auf eine falsche Fährte führen, uns in die Irre führen und vor allem auch leider durch andere Menschen von Jesus Christus wegleiten vom Kreuz. Und hier ist die Einladung, eben dem Ziel zu folgen und zu verstehen, dass unser Herr Jesus Christus einen Plan und Zeitrahmen hat für uns und auch für unser Zeugnis, also dass wir Zeugnis geben, dass wir Jesus Christus anderen Menschen mitteilen, die gute Nachricht, ja. Und der Heilige Geist hilft uns dann, dem Ziel zu folgen. Also wir sind hier auch ermutigt, wie Paulus auch schreibt, nicht Paulus Lukas, der das die Apostelgeschichte geschrieben hat, hilft uns zu verstehen, dass wir am Glauben festhalten. Ja, und das können wir alleine nicht tun in eigener Kraft. Das konnten Paulus und Barnabas auch nicht tun in eigener Kraft. Das können wir nur in und durch Jesus Christus tun, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Dem Ziel zu folgen und das macht uns Mut, hier zu sehen, dass da Bedrängnisse sind auf dem Weg ins Reich Gottes, im Hier und Jetzt, im Dasein, ja, im irdischen Dasein, aber letztendlich sind wir sicher in der Hand Gottes, in und durch unseren Herrn Jesus Christus, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, der uns dann hilft, auch im Glauben zu stärken. Und auch oft schwierige Situationen und Hürden nutzt, um unsere persönliche Beziehung mit ihm zu wachsen und zu gedeihen und dass wir uns stärken. Ja? Auch wenn wir uns schwach fühlen oder auch schwach sind, das kann auch schon sein. Aber letztendlich nutzt unser Jesus Christus alles, was wir erleben in unserem irdischen Dasein, um in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und es lohnt sich dem Ziel zu folgen, denn Jesus Christus ist unser Erlöser und das kann uns keiner und niemand wegnehmen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die Apostelgeschichte hier, wie Paulus und Barnabas dem Ziel folgen. Dass es also dir folgen, unserem Jesus Christus, und du in und durch dich so viele verschiedene Hürden überwinden. Und das macht uns auch Mut. Wir als Christen, wir, die wir Jesus Christus folgen, auch verschiedene Hürden haben, die es zu überwinden gilt. Aber das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das kannst nur du für uns tun. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, dass wir uns auf dich verlassen und dass du uns auch hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Besonders durch Hürden und Schwierigkeiten in unserem Leben. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.